Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 23. Der Krieg dauerte nun schon fast 2 Monate und noch immer schien der Vormarsch Napoleons unaufhaltsam. Die russischen Truppen zogen sich in 2 Kolonnen, die eine unter dem Kommando des Kriegsministers Barclay de Tolly, die andere unter Führung des Fürsten Bagration, in Richtung Smolensk zurück. Aber es gelang Napoleon weder die eine zur Entscheidungsschlacht zu zwingen, noch der anderen den Rückweg abzuschneiden. Lysyi Góry, das Gut des Fürsten Balkonski, lag 60 Werst hinter Smolensk, 3 Werst abseits der Moskauer Heerstraße. Mitte August traf hier ein Brief von Fürst André ein, der in der Hauptsache eine kurze Beschreibung des bisherigen Feldzugs und den Vorschlag enthielt, angesichts der militärischen Lage nach Moskau überzusiedeln. Der alte Fürst, der seinem Sohn längst verziehen hatte, war den ganzen Sommer über ungewöhnlich tätig. Er legte einen neuen Garten an und errichtete ein neues Gesindehaus. Den Krieg ignorierte er stillschweigend. Und so hatte er auch den Brief seines Sohnes nur flüchtig überflogen, als er ihn nach Tisch Prinzessin Maria und seinem Baumeister Michail Iwanowitsch zum Lesen übergab. Sehr aufschlussreich. So. Was halten Sie denn davon, Fürst? Ich? Ich sehe mir Ihren Grundriss da an. Aber es ist doch durchaus möglich, dass der Kriegsschauplatz uns so nah rückt, dass... Kriegsschauplatz. Aber André schreibt doch Montpellier. Ja, ich weiß. Er schreibt über diesen Krieg da. Ich kann nur sagen, was ich schon immer gesagt habe. Schauplatz des Krieges ist Polen. Und der Feind wird nie über den Jemen kommen. Wenn erst die Schneeschmelze kommt, werden sie in den polnischen Sümpfen ersaufen. Jetzt im Winter ahnen sie noch nichts von diesen Sümpfen. Jetzt im Winter? Mon père, wir haben August. Ach ja. Bennigsen hätte eben eher in Preußen einmarschieren sollen. Dann hätte die ganze Geschichte eine andere Wendung genommen. Aber Fürst, in dem Brief ist die Rede von Witebsk. In dem Brief? So? Ja. Ja. Er schreibt, die Franzosen seien geschlagen worden. An welchem Fluss war das doch gleich? Davon schreibt André nichts, Vater. Davon schreibt er nichts? Na, ich habe mir das doch nicht einfach ausgedacht. Tja, Michail Iwanowitsch, also, dann erzähl mir mal, was für Änderungen du an dem Grundriss da vornehmen willst. Herein. Ah, Michail Iwanowitsch. Verzeihung, Prinzessin. Der Fürst möchte plötzlich den Brief haben. Sitzt er noch immer über Ihren Plänen? Nein, obwohl er macht sich in letzter Zeit sehr viel Gedanken wegen des neuen Gesindehauses. Aber jetzt sitzen der Fürst am Sekretär und machen sich vermutlich mit dem Testament zu schaffen. Sie wissen ja, seine abendliche Lieblingsbeschäftigung. Und Alpatitsch wird nach Smolensk geschickt? Gewiss, er ist schon seit Stunden reisefertig. Und wenn ich mir bei allem Respekt einen Rat erlauben darf, Prinzessin, so würde ich ihm einen Brief an den Gouverneur mitgeben mit der Bitte um Auskunft über die Lage. Der Fürst scheint, entschuldigen Sie, nicht ganz wohl zu sein und keinerlei Maßnahmen zur Gewährleistung seiner und ihrer persönlichen Sicherheit treffen zu wollen. Aber wenn ich bedenke, was der Fürst André schreibt... Sie haben sicher recht. Wo ist der Verwalter? Seit Stunden im Vorzimmer des Fürsten. Also, Alpatitsch, noch einmal. Erstens, Briefpapier. Hörst du? 8 Buch. Hier hast du das Muster. Mit Goldschnitt. Aber genau nach dem Muster hier. Verstanden? Zu Befehl, Euer Durchlaucht. Ferner, Siegellack. Jawohl. Dann... übergibst du dem Gouverneur persönlich diesen Brief, der mein Testament betrifft. Aber nur persönlich. Nur persönlich. Und vergiss nicht, die Kassette beim Buchbinder zu bestellen, in der ich das Testament verwahren will. Und natürlich die Riegel für das neue Gesindehaus. Die Zeichnung dazu hast du? Hier, Euer Durchlaucht. Na also, dann kannst du gehen. Glück auf den Weg. Danke, Euer Durchlaucht. Wirst du einkehren in Smolensk? Welcher Pontoff, wie all die Jahre. Na, dann. Aber beeil dich, das Getreide ist reif. Willkommen, Jakob Alpatitsch. Andere machen, dass sie aus der Stadt hinauskommen und du kommst herein. Warum denn aus der Stadt hinaus? Das sage ich auch. Die Leute sind zu dumm. Haben alle Angst vor den Franzosen. Ach, Weibergeschwätz. Weibergeschwätz. So denke ich auch. Ich sage, es ist befohlen, den Franzosen nicht hereinzulassen. Also wird es auch so sein. Zu dumm, die Leute. Und die Bauern verlangen schon 3 Rubel für eine Fuhre. Ja, schöne Christen. Na, immer herein, Väterchen. Aber am nächsten Morgen nahm das Gewehrfeuer vor der Stadt und das Krachen der Kanonenschüsse zu. Aus den Torwegen kamen überall Wagen, hoch mit Haus- und Küchengeräten beladen, und holperten durch die Straßen. Ach, reden Sie doch nicht. Einer alleine kommt immer durch, auch wenn er arm ist. Wer aber für 13 Mäuler zu sorgen hat. Und all sein Eigentum ist zum Teufel. Das Gut, die Pferde, alles zugrunde gerichtet. So weit hat man es gebracht. Das nennt sich nun Obrigkeit. Aufhängen sollte man all diese Halunken. So beruhigen Sie sich doch, mon cher. Ach, mögen Sie es ruhig hören, mir einerlei. Wir sind doch keine Hunde. Die Halunken haben es glücklich so weit gebracht, dass nicht eine einzige Fuhre mehr zu haben ist. So weit haben sie es gemacht, dass wir alle ruiniert sind. Ruiniert. So Halunken. So, hört auf zu plänen. Nimm Platz, Jakob Alpatitsch. Wenn man so ein Geschäft hat wie wir, wie soll man da fort? Ich fahre. Was bekommst du? Aber Jakob Alpatitsch. Der Tee, das von der Verrechnen wir noch. Die Schießerei hat doch nachgelassen. Sie haben es unsere geschafft. Es hieß ja auch, sie würden ihn nicht hereinlassen. Eben doch eine anständige Armee. Was war das? Leute, in den Keller! Sie beschießen die Stadt. Wie ein Schwein hat es die Erde aufgerissen. Hört ihr? Ein Glück, dass er noch zur Seite gesprungen ist. Sonst hätte er sein Fett weggehabt. Das war das Bombardement, das Napoleon am 16. August gegen 5 Uhr aus 130 Geschützen auf die Stadt eröffnen ließ. Erst als es dämmerte, wurde die Kanonade schwächer. Alpatitsch verließ den Keller und ging vor die Tür. Der vorher klare Himmel war über und über von Rauchwolken bedeckt. Ein unheimliches Schweigen schien jetzt über der Stadt zu liegen, nur unterbrochen vom Geknister brennenden Holzes, fernem Schreien und Stöhnen und dem Geräusch von vielen Schritten. Sieh dir das an, Alpatitsch. Russland ist hin. Hin, Alpatitsch. Soldaten, da in deiner Gaststube und im Geschäft. Hey, was treibt ihr da? Nein, nein, Leute, lauft nicht weg. Schleppt nur alles davon, Kinder. Wartet! Mehl, Sonnenblumenkerne, Zucker! Lasst nichts für diese Teufel! Alles ist hin. Feuer. Jetzt lege ich selber Feuer an. Herr Ponto, versündige dich nicht. Alpatitsch! Jakob Alpatitsch! Mein Gott, um Christi willen. Unser junger Herr. Euer Durchlaucht. Was machst du denn hier? Befehl von seiner Durchlaucht, ihrem Herrn Vater. Nun komme ich nicht mehr durch mit dem Wagen. Euer Durchlaucht, sind wir verloren? Smolensk wird geräumt. In einer Woche ist der Feind in Lysigori. Ihr müsst sofort weg nach Moskau. Hast du verstanden? Jawohl, Euer Durchlaucht. Und gebt mir Nachricht. Ich muss weiter. Hey, das brennt doch. Leb wohl, Alpatitsch. Leben Sie wohl, Fürst. Der Speicher nebenan. Ihr auch. Das Dach. Großartig. Recht so. Kein Balken und kein Brett soll übrig bleiben. Das ist doch der Besitzer selbst, Bruder. Ich weiß. Großartig, Kinder. Großartig. Das brennende Smolensk, von seinen in der Zuversicht auf eine erfolgreiche Verteidigung der Stadt enttäuschten Bürgern an allen vier Ecken angesteckt, und die Flucht der meisten Einwohner war für ganz Russland ein Beispiel. Aber mit dem Hass gegen die Eroberer und der Entschlossenheit, ihnen nichts zu überlassen, wuchs auch der Unwille über den weiteren Rückzug der Armee. Fürst Bagration, seit Vereinigung der russischen Truppen dem Oberbefehl des Kriegsministers Barclay de Tolly unterstellt, schrieb einen Tag nach der Räumung der Stadt an den Hof in Petersburg: Ich schwöre Ihnen bei meiner Ehre, Napoleon war in einem Sack wie noch nie zuvor. Er hätte die Hälfte seiner Armee verlieren und Smolensk doch nicht nehmen können. Unsere Truppen haben sich geschlagen wie noch nie und werden das auch in Zukunft tun. Ich habe den Feind mit 15.000 Mann länger als 35 Stunden aufgehalten und ihn zurückgeschlagen. Aber der Minister hat nicht einmal 14 Stunden standhalten wollen. Es ist geradezu eine Schande für unsere ganze Armee. Und dem vertraut man das Schicksal unseres Vaterlandes an. Wahrhaftig, ich könnte rasend werden vor Wut. Unser Rückzug hat uns über 15.000 Mann an Marsch- und Spitalkranken gekostet. Hätten wir angegriffen, so wäre das nicht der Fall. Gerüchtweise verlautet, bei ihnen denke man an einen Friedensschluss. Davor bewahre uns Gott. Jetzt ein Friedensschluss nach all diesen Opfern und nach so irrsinnigen Rückzügen. Nun heißt es auch kämpfen, solange wir noch ein paar Kerle auf den Beinen haben. Aber ich sage Ihnen offen und unumwunden, machen Sie die Miliz kampfbereit. Der Brief hatte sein Ziel noch nicht erreicht, da machte in Petersburg bereits die Nachricht die Runde, dass der Zar auf Vorschlag eines von ihm eingesetzten Komitees einen neuen Oberbefehlshaber ernannt habe. Zur Überraschung vieler war dieser Mann Michail Ilarionowitsch Kutusow, wenige Tage zuvor zwar erst mit dem Fürstentitel geehrt und immerhin der Sieger im Krieg gegen die Türken, aber seit Austerlitz keineswegs in der Gunst des Zaren stehend. Nun reiste er, mit außergewöhnlichen Vollmachten ausgerüstet, zu der von Napoleon hartnäckig verfolgten Armee, die bereits unweit von Lissie Gori stand. Aber mon père, in wenigen Tagen kann der Feind hier sein. Hier auf unserem Gut. Deswegen hab ich ja die Miliz bewaffnen lassen. Und dem Oberkommandierenden in meinem Schreiben anheimgestellt, weitere Maßnahmen zur Verteidigung von Lissie Gori zu treffen. Liegt nun ganz in seinem Ermessen, ob er einen der ältesten russischen Generale in Gefangenschaft geraten lassen will. Oder gar... Ich bin bereit. Aber um Christi Willen... Der hat gar nichts damit zu tun. Der Junge, der Erzieher und du, ihr reist noch heute ab nach Boguchárovo und von da nach Moskau. Klar. Nein. Verzeihung, mon père, aber wenn Sie bleiben, bleibe ich auch. Was soll denn das heißen, nein? Ich habe André versprochen, dass... Ja, bin ich etwa ein kleiner Junge, auf den man aufpassen muss? Beschützen vor den bösen Franzosen und ihrem hergelaufenen Bonaparte? Reicht es denn nicht, dass du mir von früh bis abends das Leben vergiftest? Mich quälst mit all diesen unerträglichen Albernheiten? Mon père lässt sich nicht vorschreiben, was ein Balkonski in dieser Situation zu tun hat und was nicht. Das ist doch hinaus. Ob du nun abreist oder nicht, egal, komm mir nicht mehr unter die Augen hinaus. Weg, weg! Am nächsten Morgen, nachdem Nikoluschka und sein Erzieher abgefahren waren, warf sich der alte Fürst in volle Uniform und schickte sich an, zum Oberkommandierenden zu fahren. Prinzessin Maria, die schon froh war, dass er nicht Befehl gegeben hatte, sie mit Gewalt wegzuschaffen und darin einen Beweis dafür sah, dass er sich im tiefsten Grunde seines Herzens über ihr Bleiben freute, sah ihn mit all seinen Orden in den Garten gehen, um seine bewaffneten Bauern und Gutsleute zu mustern. Und hörte dann von dort seine herüberklingende Stimme. Plötzlich kamen einige Männer mit erschrockenen Gesichtern aus der Allee angestürzt. In ihrer Mitte brachten sie den kleinen Greis in der ordengeschmückten Uniform angeschleppt. Maria nahm nur wahr, dass der früher so strenge und entschlossene Ausdruck seines Gesichts einem Ausdruck schüchterner Unterwürfigkeit gewichen war. Als er seine Tochter sah, bewegte er die kraftlosen Lippen. Aber was er sagen wollte, blieb unverständlich. Krieg und Frieden von Lew Tolstoi. Episode 23 mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja, Herbert Große als Fürst Bolkonski, Eugen Schaub als Jakob Alpatitsch, Fred Alexander als Napoleon, Ingeborg Meczynski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler sowie Achim Petri, Gerd André, Wolfgang Lohse, Barbara Adolf und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.